南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 Wo ist diese aus Hanna? Sie kommt. Warten wir auf sie. Ich habe hier noch ein Blatt zum Ausfüllen für Interviews im Donnerstag. Okay, Donnerstag, morgen und Donnerstag, ne? Okay. Von 7 Uhr bis 8 Uhr, ja? Also 14 bis 15 Uhr. Aber morgen gibt es auch Vormittag für diejenigen, die wegfahren. Ja, nur für die, wenn sie wegfahren. Noch zwei sind, ja, das. Genau. Und das ist nur, ja, das ist nur der Donnerstag. Okay. Aber kann man sich da eintragen, wenn man schon ein Interview hatte? Oder? Natürlich. Okay. Und das ist eine Liste für Mitfahrgelegenheit. Das will man ja auch nehmen. Es gibt drei Fahrer. Und bei jeder Gelegenheit ist dabei ein bisschen mehr als das Kern. Bei Uwe und René ist dann also am Freitagmorgen. Michael, der fährt nach Dresden. Hm? Ja. Ja. So, weil diese sechste Kapitel ist ziemlich lang und es setzt eigentlich vor sehr gute Kenntnisse von Buddhismus schon. Und wir, natürlich, wir haben keine Zeit, das alles zu erklären, aber um zusammenzufassen, damit wir verstehen, was weiter da erklärt wird, dann, wenn man Shamatha und Vipassana im Sinne von Mahayana übt, die erste Sache, dass man verstehen sollte, ist, dass Mahayana ist der Weg von Bodhisattva. Und Bodhisattva ist einer, der sich in der höchsten Wahrheit übt. Obwohl die meisten Bodhisattvas haben noch nicht direkte Erfahrung von Wahrheit, die Leerheit in nicht-dualistischen Sinne. Für die Mahayana, in der Mahayana-Philosophie, Nirvana und auch Samsara sind auch nur Worte. Alles, was gegen gesetzt ist, in der wahren Realität existiert nicht. In der wahren Realität, wahre Realität ist nur eine Realität. Also in der wahren Realität, es kann nicht wesentliche Unterschiede geben. Deswegen ist es die wahre Realität. Und der Bodhisattva ist einer, der diese Realität kontempliert. Erst auf Grundlage von Logik. Deswegen im Gegensatz zu Theravada-Buddhismus, Logik spielt sehr wichtige Rolle im Verständnis von Mahayana-Buddhismus. Die in der Mahayana ein sehr wichtiger Teil von Training ist in Logik, in Dialektik. Muss man sehr klar verstehen, diese Logik von Unmöglichkeit der Wahrheit der Gegensätze. Die Gegensätze sind da, um uns zur Wahrheit bringen. Und die Sprache führt dazu, damit man die Grenzen der Sprache wahrnimmt. So benutzt man die Sprache. Deswegen, wenn Sie begegnen verschiedenen Mahayana-Traditionen, dann Sie werden merken, dass es viel spielt sich ab in fantastischen Dimensionen und man benutzt diese die Koans, Huato, so in der Zen-Tradition, damit man diese Herrschaft des unterscheidenden Geist wegschafft. Dieser unterscheidende Geist dann ist eigentlich die Ursache auch von unseren Befleckungen. Und diese Ursache ist sehr, sehr schwer zu erblicken. Deswegen der Bodhisattva ist einer, der bewegt sich in der höchsten Realität. Oder er bemüht sich, dort zu bewegen. Er fängt an mit Meditation an diese höchste Realität. Das ist auch Yogacara-Meditation. In Yogacara, Eingang in Meditation ist, dass man versteht, dass die I und Sch, die Bedeutung der Worte und die Tatsache, stimmen nicht miteinander. Und warum nicht stimmen miteinander? Weil, was bringt Eindruck, dass die Inhalte von unserer Erfahrung eine wahre Realität haben, eine sozusagen Svabhava, eine eigene Essenz. Und diese eigene Essenz von der Realität, das die Realität unterscheidet, dann hält als etwas Wahres, dann ist verantwortlich dafür, dass wir anhaften an unsere Unterscheidungen. Wir anhaften an unsere Unterscheidungen, weil durch die Worte wir bringen in die Realität eine Essenz, die nicht da ist. Und Meditation im Mahayana fängt hier mit dieser Wissensklarheit. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn Sie dann weiterlesen, was hier erklärt wurde, das hat alles damit zu tun. Damit fängt es an. Auch die Sutra fängt damit an, mit Erklärung von höchster Realität. Und hier Erklärung von Shamatha und Vipassana fängt auch damit an. Wir über die Sprache, über Namen, Sätzen, Lauten, wir bringen in Realität ein Verständnis, dass wir sozusagen in unserer Erfahrung Essenz erfahren. Aber wir erfahren kein Essenz. Essenz ist nicht in Einklang mit wahren Erfahrungen der Realität. Überhaupt nicht. Das ist auch sehr klar erklärt in allen buddhistischen Schulen, auch in Theravada. Die bedingte Entstehung kann nur funktionieren, vorausgesetzt, dass es im Zustand von Leerheit wenn es nicht im Zustand von Leerheit nichts macht Sinne. Wenn Samsara ist wirklich, dann Nirvana kann nicht existieren. Wenn Nirvana ist wirklich, dann Samsara kann auch nicht existieren. Samsara und Nirvana sind nur konventionelle Sachen, die zu Verständnis von wahrer Realität führen sollen. Genauso wie alle anderen Sachen in unserer Erfahrung. Wenn wir Härte erfahren, wir erfahren Härte, vorausgesetzt, dass wir eine Ahnung haben von Weichheit. Wenn meine Hand nicht weich ist, ich weiß nicht, was Härte ist. Dann Voraussetzung dafür, dass ich Härte erfahre, ist Leerheit. Wenn die Härte wahr ist, dann ich kann überhaupt nicht Weichheit erfahren. Wenn Frau wahr ist, dann der Mann nicht existiert. Wenn der Mann wahr ist, dann die Frau nicht existiert, dann ist dort ein Unterschied zwischen Frau und Mann. Natürlich, es gibt einen Unterschied, aber in dieser Unterschied ist konventionelle Realität. In der Tat, die Frau existiert, weil sie in sich selbst einen Mann trägt und der Mann existiert, weil so sind wir physiologisch auch. Wenn der Mann in sich nicht Frau trägt, er kann überhaupt nicht funktionieren. Wenn die Frau in sich nicht Mann trägt, sie kann auch nicht funktionieren. Alles funktioniert, aber nur in relativer Realität. Und die setzt vor die Wahrheit von Leerheit. Wenn Leerheit Sinn macht, alles macht Sinn. Wenn Leerheit nicht Sinn macht, nichts kann Sinn machen. Weil alles, was wir erfahren, ist Relativität. Jetzt der Bodhisattva ist einer, der dann meditiert über eine Wahrheit. Und diese nicht-dualistische Wahrheit heißt Soheit. Weil Nirvana ist auch Soheit, Samsara ist auch Soheit, rein ist Soheit, unrein ist Soheit. Schlecht ist Soheit, gut ist Soheit. Nur konventionelle Realität. Und der Bodhisattva ist einer, der lernt, in diese konventionelle Realität unbehindert zu wirken. Auf Grundlage von seinem Verständnis von höchster Realität. Und dieses Verständnis von höchster Realität, er kommt dazu eben durch rechtes Verhalten. Und rechtes Verhalten ist basiert auf Shamatha und Vipassana und auf Übung von den Vollkommenheiten. 6 Vollkommenheiten oder 10 Vollkommenheiten. In der Tat unbegrenzte Vollkommenheiten. Weil alle Tugenden sind Vollkommenheiten. Aber man muss sie irgendwie zusammensetzen. Dann die 6 eigentlich enthalten alle. Und was heißt Vollkommenheit? Vollkommenheit gehört niemandem, deswegen ist es Vollkommenheit. Weil die wahre Realität ist ohne Geiz, deswegen der Bodhisattva übt Dana, Freigebigkeit, weil die wahre Realität ohne Unsittlichkeit, der Bodhisattva in Sittlichkeit. Aber diese Sittlichkeit, Sila und so, gehört niemandem. Es gehört der wahren Realität. Deswegen erhält sich nicht so fest an die einzigen Regeln, sondern erhält sich fest an Sinne. Bodhisattva, wenn er Sila übt, er übt Sila nach Sinne, nicht nach den Worten. Deswegen in den Büchern wird geschrieben, der Bodhisattva, er hat Zuflucht nicht zu Worten, sondern zu Dharma. Und Dharma heißt Soheit. Er hat Zuflucht nicht zu Personen, sondern zu wahren Bedeutung von Dharma. Er hat nicht Zuflucht zu den Sutras, die zu wahre Realität führen, aber er hat Zuflucht zu wahre Realität. So übt sich der Bodhisattva. Er hat nicht Zuflucht zu unterscheidende Bewusstsein, er hat Zuflucht zu Weisheit. Welche Weisheit? Transzendentale Weisheit. Und warum diese Weisheit ist transzendental? Weil es sieht die nicht wahre Natur von Gegensätzen. Alle Gegensätze lesen sich in Leerheit. Das heißt nicht, dass wir nicht leben in Gegensätzen. Wir leben in Gegensätzen. Aber die lesen sich in Leerheit. Deswegen, Zuflucht für Bodhisattva ist nicht jetzt, gestern haben wir gelernt, der Bodhisattva lernt Tripitaka, lernt die Schriften, alle 12 Teilen von den 3 Korben von buddhistischen Schriften. Er lernt, wenn er soll wissen, aber er lernt nach dem Sinn, nach dem höchsten Sinn. Und er absorbiert das von dem Standpunkt, von dem höchsten Sinn. Und damit er höchsten Sinn versteht, er versteht dieser Prozess von Shamatha, Vipassana und dann auch von Übung, von Vollkommenheiten, als ein Prozess. In diesem Prozess nicht steht. Genauso wie in der Realität nichts steht. In Ursache und Wirkung nichts steht. Deswegen, alles kann sich ändern. Es gibt nichts, an was man wirklich anhaften sollte. Nur dann kann man effektiv in der Realität funktionieren. Und wie lernt man in der Realität effektiv zu funktionieren? Wir haben gelernt gestern, indem er lernt die 3 Weisheiten gegenüber buddhistische Schriften, was gemeint ist gegenüber Sinn von Buddhismus, das übermittelt ist durch diese 3 Korben, die dann in 12 Kategorien geteilt sind, die hier ausgezählt sind. Später können Sie lernen, jetzt werde ich nicht nach dem Sinne von den Schriften, dann man geteilt die Schriften, die Vinaya, Sutras und Abhidharma in 12 Kategorien der Lehre. Einige sind in Gathas, in Versen, einige sind in Prosa, einige erklären die Umstände, einige erklären die vorige voriges Geschehen und so weiter. Das sind die Kategorien da. Einige erklären, was diese sogenannte Solemn Saying Udanas, was der Buddha, die Zusammensetzung der Lehre und so weiter. Das ist jetzt für uns nicht wichtig. Aber wann wird es erklärt? Es wird erklärt, nachdem der Buddha erklärt Meditation als Prozess. Prozess, in dem Meditierende von Anfang an versteht, dass alles, was da passiert, passiert im Geiste, nirgendwo anderes. Shamatha und Vipassana passiert im Geiste, weil die 5 Sinnen, durch denen wir meistens die Realität betrachten, und die sind, sobald man sich nach außen richtet, die sind von Natur Zustände von zerstreutem Geist. Und Meditation geschieht nicht im zerstreuten Geist. Meditation geschieht nur in einem Geist, das konzentriert ist. Und Konzentration und Weisheit gehört nur mentale Bewusstsein. Wenn man sich an die 5 Sinnen richtet, keine Meditation ist da. Nur wenn man sich in eigenen Geist hineinschließt, dann kann Meditation geschehen. Deswegen alle Objekte der Meditation sind geistige Objekte. Wenn man ein Yogi ist, dann alles passiert im Geiste. Der Unterschied zwischen Yogi eben und Nicht-Yogi ist das. Das heißt nicht, dass die äußere Welt nicht existiert, aber äußere Welt ist nur Konvention. In dem Sinne, dass unsere Betrachtung von äußerer Welt ist schon a priori bedingt von unseren Konventionen und Urteilen. Weil es ist sozusagen, sobald der Geist sich an die 5 Sinnen verlässt und nicht sich hineinschließt, dann ist der zerstreute Geist. Wenn wir meditieren, wir dann schließen uns in mentale Bewusstsein. In mentale Bewusstsein, was mentale Bewusstsein sieht, sind die Objekte der mentale Bewusstsein. Und die Objekte der mentale Bewusstsein sind die Bilder, die ähnlich sind als das, was wir mit den 5 Sinnen wahrgenommen haben, aber nicht gleich. Ähnlich, aber nicht gleich. Sobald ich sehe, das ist Nase, ist schon mentale Bewusstsein drin. Und danach kommt hohe Nase, kleine Nase, vietnamesische Nase, deutsche Nase. Schöne Nase und hässliche Nase und so weiter. Das alles hat überhaupt nicht mit, was ich mit den Augen erfahren hatte. Dieses ist dann Fortsetzung von dem mentalen Bild von der Nase. Aber nicht mehr, Nase ist nicht mehr da, nur ein Bild ist da. Und wenn Sie meditieren, jetzt über Einatmen, Ausatmen auch, was Sie betrachten eigentlich, ist auch Bild von Einatmen und Ausatmen. Weil wahre Einatmen und Ausatmen ist Windelement, der bleibt nicht zwei Fragmente der Sekunde nicht selbe. Wenn er selbe blieb, dann würde es nicht Bewegung. Niemand kann in selbe Fluss zweimal hineingehen. Ist unmöglich. Was Sie in Meditation erfahren als Einatmen, Ausatmen, ist ein Bild von Einatmen und Ausatmen. Deswegen, der Geist kann sich da bei dem Bild befestigen. Er kann sich nicht befestigen bei diesem Fluss. Und genauso ist es auch mit Realität. Realität ist Fluss, aber indem der Geist sieht, durch die Bilder, er kann sich in diese Realität festigen. Sonst er hat keine Möglichkeit, sich festigen. Weil die Frau, der Mann, das man sieht, ist schon vorbei. Die Frau und der Mann, das man dann schätzt und dann so und so betrachtet, das ist ein Bild von der Frau. Oder von dem Mann. In Deutschland sagt man auch, das ist meine zukünftige. Na gut gesagt. Volksweisheit hat immer viel Weisheit. No. Und jetzt, dann haben wir gelernt, dass diese Meditation ist ein Prozess. In diesem Prozess dann der Meditierende erfährt vier Objekte. Und am ersten Schritt ist, er versteht, dass in Meditation alles passiert sich im Geist. Wenn er das versteht, dann hat er wirklichen Zugang zu Meditation. Zugang zu Reinigung. Warum erfahren wir Leiden? Weil unser Geist unrein ist. Voll Befleckung. Und diese Befleckung sieht man nur, wenn der Geist sich in sich widmet, wenn er sich nach außen widmet, sieht man es nicht. Deswegen man lebt in dem Lager von dem Feind, aber man sieht den Feind nicht. Solange man sich nicht zurückzieht, man sieht den Feind nicht. Dann sucht man immer den Feind draußen. Ich bin nicht zufrieden. Weil diese Bedingungen draußen, ich habe nichts das, ich habe nichts das, Nachbar hat das. Dann von Yogacara, in Yogacara-Tradition, die Erleuchtung heißt, Verständnis, dass unsere Erfahrung, alles ist nur Geist. Und das ist auch, wenn Sie sich später mit der Zen-Tradition durcheinander setzen oder mit Tantra oder mit Rheinland, Mahayana, alles ist basiert auf diese Grundlage. Wenn man nicht diese Grundlage versteht, ist man in Irre. Dann, wenn man alles verstanden, alles ist Geist, dann kommt Prozess der Reinigung. Wenn Prozess der Reinigung kommt, dann sieht man alles unpersönlich. Weil der Geist niemanden gehört. Wir haben gesagt, cogito ergo sum ist, cogito ergo cognitio est. Ich denke, deswegen gibt es Prozess des Denkens. Wenn im Prozess des Denkens, wenn wir erkennen die wahren Objekte von unserer Erfahrung, die Aggregate, die Ayatanas, die 12 Sphären von Betrachtung, die 18 Elemente von Wahrnehmung und alles das als bedingte Entstehung. Es gibt keine Farbe ohne Auge, es gibt kein Bewusstsein ohne Auge und Farbe. Wenn man das versteht, dann wird man wohl auch verstehen können, dass diese Auge ist bedingt, diese Farbe ist bedingt, diese Farbe, Bewusstsein oder visuelle Bewusstsein ist bedingt, genauso wie Denken, Organ von Denken. Und das Denken selbst ist bedingt. Und was bedingt ist, kann nicht ein Essenz haben. Wenn es ein Essenz hätte, es würde nicht ein Prozess sein. Und dann untersucht man die wahren Objekte der Wahrnehmung und man sieht die Selbstlosigkeit von diesen Objekten. Wenn man sieht die Selbstlosigkeit von diesen Objekten, diese Objekte dann erscheinen als Soheit. Die Empfindung ist Soheit, egal ob es angenehme Empfindung ist oder unangenehme Empfindung ist oder neutrale Empfindung ist. Es ist immer derselbe Empfang von dem Objekt. Und das ist Soheit. Durch Bedingungen, die wir letztes Mal erwähnt haben, ist es angenehme oder unangenehme, aber angenehme und unangenehme kann sich wechseln. Und wenn man Fortschritte macht in Meditation, man kann es bewusst wechseln. Und vielleicht haben Sie selbst davon etwas erfahren, wenn Sie meditieren, die Qualität des Atmens ändert sich. Wenn Sie schon gute Erfahrung haben von Meditation, die selbe Atmen, das uns wehtut und wenn wir laufen oder viel Anstrengung haben, dann Atmen kann auch uns viele Unbequemlichkeiten verursachen, nicht wahr? Selbe Atmen wird dann Gegenstand von Erfüllung und dann so verfeinert, dass es nicht mehr existiert. Also die Elemente, die man erfährt, die Skandhas, die Ayatanas, die Dhatus, die existieren nicht unabhängig, die existieren nur im Rahmen von Ursache und Wirkung. Und Ursache und Wirkung ist Vergänglichkeit selbst. Und diese Vergänglichkeit ist Vergänglichkeit, weil es kann niemandem gehören. Und das ist die Soheit. Wenn man die Soheit der Erde verstanden hat, wird man nicht an Erde anhaften. Wenn man die Soheit Feuer verstanden hat, wird man nicht an Feuer anhaften. Und wenn man Soheit von Empfindungen verstanden hat, wird man nicht an Empfindungen anhaften. So versteht man alles in unserer Erfahrung als Soheit. Und das ist dann Erleuchtung in diesem Sinne. Dann sieht man die Grenzen von unserer Erfahrung und Gleichheit, die Soheit. Und diese Soheit hat Aspekt von das von höchste Realität und aber hat auch Aspekt von die relative Realität. Es ist Soheit, wenn man über Atmen richtig meditiert, dann die Gedanken gehen weg. Es ist Soheit, dass man, wenn man über Metta meditiert, die Ärger gehen weg. Es ist Soheit, wenn man über sechs Elemente meditiert, dann Stolz geht weg. Es ist Soheit, wenn man über bedingte Entstehung meditiert, die Verblendung geht weg. Es ist Soheit, wenn man über die Tugenden von Buddha meditiert. Dann was passiert? Man hat Lust, man hat Vertrauen. Es ist Soheit, wenn man über Tod meditiert, dann man hat, bekommt Impuls, Samvega. Und dann die Erscheinungen erscheinen im Rahmen von Geist und im Rahmen von Reinigungsprozess. Deswegen diese vier Objekte, die heißen Apya, Alambana, die allumfassende Objekte, sind dann weiter in der Tradition erklärt mit Objekten von Reinigung, von Verhalten, mit Objekten von Upaya, Kaushalyam, Shangqiao, Objekten von, wie haben wir übersetzt, Upaya, Shangqiao, von heilende Mittel, geschickte Mittel, vielleicht finden wir was Besseres für Upaya, Fangpien Shangqiao, geschickte Mittel. Na prima, dann machen wir geschickte Mittel. Fünf Objekte von geschickten Mitteln und dann Objekte von Reinigung im weltlichen Sinne und Objekte von Reinigung im überweltlichen Sinne. Dann die vier Objekte ergänzen sich an 16 Objekte. Und 16 Objekte heißt nicht, dass es nur 16 Objekte gibt, aber das ist nur Zusammenfassung. Und nach dieser Zusammenfassung, was hier nicht gegeben ist, nur vier Objekte hier gegeben sind, dann kommt Studium von Tripitaka. Studium von Tripitaka, Studium von den Schriften, ist, damit man diese Anhaften an unterscheidende Bewusstsein in Weisheit transformieren kann, umwandelt. Das ist Weisheit, dass man Anhaften an unterscheidende Bewusstsein umwandelt in Weisheit. Und Weisheit in dem Wege von Bodhisattva ist was? Ist transzendentale Weisheit. Deswegen rezitieren wir Herz-Sutra. Die Weisheit, dass außer Leerheit gibt es nichts und kann es nichts geben. Weil wenn Leerheit nicht wahr ist, nichts in unserer Erfahrung macht Sinn. Weil alles in unserer Erfahrung sich ändert. Dann, wie wandelt sich diese anhaften, an unterscheidende Geist an Weisheit? Im dritten Abschnitt, das wir gestern gelernt haben, wird erklärt. Wir haben keine Zeit, sich die Kommentare erklären, jeden Satz sehr detailliert, aber es handelt sich um drei Sorten von Weisheit. Erst Weisheit von Hören. Weisheit von Herren ist Anfang. Und Weisheit von Herren setzt vor, dass wir Sakritya in Satata, dass wir Respekt haben für das, was wir lernen. Wenn wir lernen die Schriften von Buddha und wir haben nicht dafür Respekt, es wird uns nicht beeindrucken. Und wenn es uns nicht beeindruckt, dann ist es nur Information. Denn Information wird uns nicht wandeln, wird uns nicht ändern, wird uns nicht transformieren. Heutzutage gibt es so viele Informationen, je mehr Informationen wir haben, so sieht es aus, desto dummer sind wir. Das heißt nicht, dass Information ist schlecht, aber das heißt, dass diese unterscheidende Geist, das mit den Informationen arbeitet, im Sinne von, wie hat Michael gesagt, Schublade oder wie war das? Schubladendenken, der wird immer dummer. Und die Informationen leider sind da, dass die Leute werden immer dummer, weil sie trainiert sind in Schubladendenken. Die Informationen sind schon, die viele Informationen sind schon Schubladendenken. Aber wir sehen das nicht. In Sozialismus Gehirnwaschen, auch in jetzt Gehirnwaschen, es ist nicht viel besser. Besser ist nur das, dass wir jetzt haben die Freiheit, was nicht mitmachen. Früher hatte man nicht diese Freiheit. Jetzt hat man Freiheit, nicht mitzumachen, aber wie viel von uns nicht mitmachen? Aber wir sind schon serviert, Schubladen auch, genauso wie im Sozialismus oder Nazismus und so. Aber dann genau diese, wenn man Buddhismus lehrt, man soll Buddhismus lernen, nicht für Schubladen denken, aber um Schubladen denken zu beseitigen. Deswegen sind erklärt hier die Bedingungen, wie man richtig lernt. Nicht nur als eine Information, die man dann in Schublade bringt, sondern mit dem Verständnis, dass wirklich, wenn man Shamatha meditiert, dass wirklich diese grobe Wahrnehmung ist Leiden und dass diese Ursache von Leiden ist, die Anhaften an das, was vergänglich ist und was man nicht festhalten kann, das ist wahre Lernen, wahre Verständnis. Wenn man das versteht, dann lernt man mit Vertrauen und mit konzentriertem Geist, hört man zu und wird man es behalten. Wenn man es lernt als Information, man wird es nicht behalten. Dann morgen ist es weg und man denkt wieder, es wird nicht die Weise, auf der man denkt, es wird nicht beeinflussen. Überhaupt nicht. Heutzutage so viele von uns lernen die Schriften von Buddha, so wie Romane lesen sie. Aber das funktioniert nicht. Hier wird sehr klar erklärt. Es wird nur funktionieren, wenn man mit Vertrauen, deswegen im buddhistischen Sinne, Glaube heißt Vertrauen. In Abhidharma, Glaube, Shraddha, ist erklärt als Okapana, Avakalpana. Von Sanskrit-Wurzel Krp, was heißt arrangieren, und Ava heißt nieder. Man muss sich mit dem Stoff niederarrangieren, verstehen, dass es wirklich Leiden ist, wenn die Wahrnehmung so grob ist, dass es wirklich Leiden ist, wenn man an Vergänglichkeit anhaftet. Dass diese Anhaftung an Vergänglichkeit erzeugt einen Selbst, das in Realität gar nicht existiert, oder Ego. Wenn man das verstanden hat, dann kommt Weisheit von Nachdenken. Erst Weisheit von Hören, indem man Vertrauen hat in das, was man hört, und dann Weisheit von Nachdenken. Wenn es wirklich so ist, dann die Yogacara Bhumishastra erklärt Chintamaya Pragya, Wen so cheng zhi hui, wie auf Vietnamesisch. Na, was heißt Se so cheng zhi hui? Diese Weisheit, das basiert ist auf Nachdenken. Das heißt Tuliana Ganana. Ganana, Sie haben gelernt in Anapanasati. Erst fängt man mit Ganana, zählen. Man zählt. Wie man zählt. Aha, das ist, diese Körperlichkeit ist Rupa. Körperlichkeit ist gebunden an Empfindung. So zählt man. Empfindung kann nicht entstehen ohne Wahrnehmung. Wenn Empfindung und Wahrnehmung und Körperlichkeit da sind, dann entsteht Wille und Willefaktoren. Und wenn Wille und Willefaktoren da sind, dann entsteht dieser samsarische Geist, das unterscheidet die Sachen, als ob sie wirklich existierten. Das, als ob sie eine Essenz hätten. Nama Rupa. So zählt man, dann Tuliana, dann man denkt, solange ich so mache, ich komme nicht von dem Leiden weg. Und dann kommt Weisheit von Meditation. Man, indem man das verstanden hat, man bemüht sich durch Achtsamkeit und Wissensklarheit, die Ausgeglichenheit des Geistes aufrechtzuhalten. Samadhi heißt was? Von dem Sanskrit-Wort Adhana. Manchmal ist es sehr, sehr nützlich, Sanskrit zu lernen. Adhana heißt platzieren. Sam-Adhana, platzieren wie? Oder wie sagt man besser platzieren auf Deutsch? Fang, Fangshya. Legen den Geist auf das Objekt gleichmäßig. Das ist Samadhi. Zusammen und gleichmäßig. Dass er sich nicht zerstreut und gleichmäßig. Gleichmäßig heißt, dass die Faktoren, die den Geist formieren, sind im Gleichgewicht. Wenn sie im Gleichgewicht sind, man bleibt in Ruhe und entspannt und klar. Also in indische und auch chinesische Medizin, mentale und körperliche Gleichgewicht ist Gesundheit. Und man meditiert, damit man natürlichen Zustand von Gesundheit erlebt. Deswegen der Buddha heißt der Beste der von allen Ärzten. Hier haben wir Medizin Buddha. Was ist Medizin Buddha hier? Das ist Medizin Buddha. Das ist hier. Dann Schale für Betteln, nicht Medizinschale. Ich bin gebunden. Wenn er ich bin nicht überzeugt. wenn er hatte Avalokiteshvara, würde ich überzeugt sein. Aber er hat nicht Avalokiteshvara. Er hat diese Medizinschale. Jausche-Fo. Ich habe zu Hause auch Jausche-Fo. Naja, egal. Naja, in der Tat, alle Buddha sind gleich. Das ist nur Ikonografie und nur Mittel. Kein Problem. Dann die Weisheit von Meditation. Weisheit von Meditation ist gegründet auf Samadhi. Das Fähigkeit, den Geist gleichmäßig an alle Objekte zu legen. Und das ist Shamatha und Vipassana in der Tradition von Mahayana wird von diesem Hinsichtspunkt erklärt. Das Ziel ist nicht in Jhanas zu erlangen, sondern den Geist unaufgehört in Zustand von Gleichgewicht zu halten. Spontane Aufmerksamkeit, die nicht aufhört. Durch spontane Aufmerksamkeit, dann die Aufmerksamkeit lässt sich, und das ist Zustand von Buddha. Alles nur wird reflektiert in dem Geiste, wie es wirklich ist. Und das lernt man durch spontane Aufmerksamkeit. Spontane Aufmerksamkeit ist dann der Zustand, wo sich Shamatha und Vipassana einigen. Dass durch die Stufen in der Tradition von Yogacara wird Meditation durch Stufen von Aufmerksamkeit erklärt. Erst Liao Xiang Zui, wie übersetzt man Liao Xiang Zui, Verständnis von Nimitta, von Zeichen von dem Objekt, dann Shen Jie Zui, Entschluss, dann Yuan Li Zui, entfernen die Unreinheiten, dann She Le Zui, Ratti Samgraha, die sammeln die Freude und Erfüllung, dann noch untersuchen, dann dann die Aufmerksamkeit im Sinne von, dass es nicht mehr diese Befleckungen im Geiste gibt und dann Aufmerksamkeit von Resultat von diesem Zustand. Und das geschieht auch in Shamatha und geschieht in Vipassana. Qualität unterschiedlich, natürlich. In der Yogacara-Tradition, dieser ganze Prozess von Meditation ist erklärt auf Grundlage von 40 Sorten von Aufmerksamkeit. Manche denken, dass es zu kompliziert ist, aber es hat große, große Weisheit. Es entschließt den ganzen Prozess von Shamatha und Vipassana. Aber jetzt Schritt nach Schritt. Das findest du in Samadhi, Samahita Bhumi von Yogacara Bhumi Shastra. Teng Yinti, Samahita Bhumi. Teng Yin. Yin Tao Te Yin. Was? Ich habe nicht verstanden, warum. Sie haben nicht verstanden. Macht nichts. Langsam lernen. Ja, wenn Nirvana wahr ist, kann Samsara nicht existieren. Ja. Und umgekehrt. Ja, natürlich. Etwas, was wahr ist, hat Essenz. Und Nirvana ist eben etwas, was nicht Essenz haben kann, genauso wie Samsara. Existenz gehört zu Essenz. Und in der Realität, wir begegnen kein Essenz. Einzige Essenz, das da ist, ist Leerheit. Und diese Leerheit im Sinne von Essenz heißt Soheit. Es ist konventionelle Realität. In höchster Realität, alle Gegensätze sind beseitigt, deswegen ist es höchste Realität. Das ist auch nur Erklärung. Aber diese Erklärung ist sehr, sehr, ist viel besser. Nagarjuna, der weise Nagarjuna sagt, wenn man Buddhismus studiert und richtig studiert, er hat nur ein Interesse. Und Interesse von Befreiung. Wenn man Buddhismus verstanden hat, man interessiert sich nur an eine Sache. Befreiung. Befreiung von Leiden. Das ist alles, was der Buddha gelehrt hat. Jetzt, einige, die das verstanden haben, es gibt sozusagen drei Kategorien von Wesen, die das verstanden haben. In der buddhistischen Tradition Realisierung heißt, dass man von diesem Ufer, von Leiden, schwimmt zu dem anderen Ufer, Ufer von Nirvana, das ohne Leiden ist. Jeder will dasselbe, niemand will was anderes, wer Buddhismus verstanden hat. Es handelt sich nur um Befreiung von Leiden. Alles andere ist unwichtig, was spirituelle Wissen anbetrifft. Natürlich ist wichtig in dem Sinne, man muss leben, man muss essen, man muss auch diese Bauch und man muss Routing, ein Dach, man muss Dach über Kopf haben. Alle diese Sachen braucht man natürlich, das gehört auch zu Dharma. Aber was wichtig ist, ist Befreiung von Leiden. Wenn man das verstanden hat, dann will man von diesem Ufer zu dem anderen Ufer, wo es nicht mehr Leiden gibt. Dann einer, so wie Hase, springt in Wasser und er, so wie Hase, das ist Tajetelun, so wie Hase, er, bis er kommt an andere Ufer, da springt er in andere Ufer hinein, aber er weiß überhaupt nicht, was da, weil die Beine so kurz sind, er weiß nicht, was da ist zwischen diesem Ufer und anderen Ufer, er hat überhaupt nicht getastet. Das ist einer, der nur für sich meditiert, nur für sein, um sein Leiden zu beseitigen. Und der interessiert sich nur um eigene Befreiung. Dann einer, so wie ein Pferd. Er geht in das Wasser und geht, bis er kommt zu der Stelle, wo er nicht mehr gehen kann. Dann paddelt er das Pferd, bis er kommt wieder zu der Stelle, wo er weitergehen kann. Und dann kommt er zu dem anderen Ufer. Das ist so wie ein Bodhisattva, sagt der Nagarjuna. Und der Buddha, so wie ein großer Elefant, er geht. Jede Stelle in dem Fluss kann er mit eigenem Fuß tasten. Dann kann er alles perfekt erklären, was es da zwischen Samsara und Nirvana gibt. Und dann kann er genau auch erklären, dass diese ganze Weg welche Sonderheiten da sind, welche Sachen man begegnet kann, welche Hindernisse da sind, kann genau erklären, weil er alles getastet hat. Aber wenn man Buddhismus richtig studiert, das ist auch hier, wenn man Tripitaka richtig studiert, dann hat man nur ein Interesse. Und das ist Befreiung. Wenn man Befreiung erlangt hat, dann hat man die Lehre gelernt. Jetzt aber, nach der Mahayana-Lehre, diese Lehre von Nicht-Dualität ist der schnellste Weg zur Befreiung. Weil in diesem Weg die Zeit spielt keine Rolle. Besonders im heutigen Tag. Die Leute wollen schnell lernen, deswegen sind sie immer stoßen sie an Hindernisse, weil diese Lehre ist zeitlos. Wenn man in dieser Dimension arbeitet, dann die Lehre entblößt sich ohne Probleme. Aber wenn man in Dimension von ich muss das schaffen, ich will das, ich muss das holen, Nirvana, da, ja. Das ist eben Hindernis. Und heutzutage, die meisten von uns denken, dass sie müssen etwas Wahres halten, für sich halten. Das ist eben Hindernis in den Wegen. Deswegen Mahayana, wenn man mahayanische Philosophie versteht, dann kann man sich viel schneller befreien. Wenn von Anfang an man in Mahayana die Moment von wahren Bodhicitta ist schon Moment von Erleuchtung. Das ist sehr schwer zu verstehen. Weil man fängt an, wenn man wahre Bodhicitta hat, man fängt an, in zeitlosen Dimensionen zu üben. Wunderbare Sache. So, jetzt, wir haben gar nichts gelernt. Aber wir lesen mindestens vierte Abschnitt. Der Bodhisattva Maitreya sprach den Buddha an und sagte, Weltgeehrter, wenn die Bodhisattvas innerlich über den Geist reflektieren und nachsinnen, ohne die Leichtigkeit von Körper und Geist verwirklicht zu haben, wir haben darüber gesprochen, das ist Prashrabdi, fing an. Sie übersetzen als Leichtigkeit von Körper und Geist, aber in der Tat, ich übersetze als Entspannung und Klarheit. Ich denke, dass es viel besser ist. In Chinesisch, Qing heißt leicht und An heißt friedlich. Leichtigkeit und Friedlichkeit, kann man so sagen auf Deutsch? Ja? Das ist chinesische Übersetzung von Prashrabdi. Aber in der Tat, ich glaube, die beste Übersetzung, so übersetze ich, ist Entspannung und Klarheit. Aber man kann es nicht mit einem Wort übersetzen. Aber immer noch von Körper und Geist. Von Körper und Geist. Was meint er von Reflexion? Diese Übersetzung ist. Was ist Reflexion? islamischen Deutschen kann falsch verstanden werden. Reflexion ist wahrscheinlich Survey, nicht wahr? Kontemplieren. Oder Reflexion. Reflektieren, das ist, diese Übersetzung ist gar nicht richtig, das ist gar nicht da, nach dem, was hat er für Text hat er übersetzt? Auf Englisch auch kommt danach. Moment, es ist doch da, ich habe übersprungen. Ah ja, ich habe übersprungen. Entschuldigung, wir haben nicht diese dritte Abschnitt haben wir nicht zu Ende gelesen. Deswegen ich habe übersprungen. Dann wir lesen das. Bodhisattva hört aufmerksam zu, akzeptiert diese Lehren in dem Mut, macht euch mit ihnen vertraut, reflektiert ihre Bedeutung und erlangt ein tiefes Verständnis dieser. Dann in Abgeschiedenheit meditiert mit großer Aufmerksamkeit und reflektiert das Gehörte, praktiziert und reflektiert mit ununterbrochener geistiger Achtsamkeit. Wenn ihr auf diese Weise korrekt verweilt, dann werden Körper und Geist Leichtigkeit und Ruhe erlangen. Das ist okay. Dies ist dann Shamatha. Auf diese Weise praktiziert der Bodhisattva Shamatha. Das heißt, in anderen Worten, wenn der Meditierende hat verstanden, dass diese grobe Wahrnehmung, grobe Empfindung ist mit Leiden verbunden, er reflektiert darüber, er geht in Abgeschiedenheit und mit Aufmerksamkeit darauf reflektiert, dann praktiziert er Einspitzigkeit des Geistes mit Achtsamkeit. Auf diese Weise, wenn er korrekt verweilt, dann erlebt er diese Klarheit und Entspannung. Und das ist Shamatha. Und Klarheit und Entspannung ist dann von Hinsicht von Aufmerksamkeit mit dieser spontanen Aufmerksamkeit verbunden. Die Resultat ist von Einspitzigkeit. Kann man nicht Nishamata. Shamata heißt, es ist sehr klar erklärt später, Shamata heißt, dass das Bild des Geistes bleibt selbe in Vergangenheit, jetzt und in Zukunft. Man ändert nicht das Bild des Geistes. Das ist Shamata. Und dadurch kommt zustande diese Entspannung und Ruhe oder Klarheit, dann mit dieser Ruhe und Klarheit, dann er analysiert die Bilder des Geistes. Das ist dann Vipassana. Ausgehend von der erreichten körperlichen Leichtigkeit und Geistigkeit, geistigen Ruhe, werden die Bilder, die die Konzentration hervorgebracht hat, so gründlich reflektiert und dadurch tiefes Verständnis und Gleichmut erlangt. In diesen Einsichten, die durch die von der nach innen gerichtete Konzentration hervorgebrachten Bilder verstanden werden, sind sie in der Lage, alles bis auf den Grund zu erforschen und zu prüfen, zu betrachten und zu erkennen, einschließlich Geduld, Glückseligkeit, Weisheit, Sichtweisen und Kontemplation. Das sind dann Synonyme nach Kommentar, Synonyme von Vipassana. Vipassana heißt, dass da Geduld ist, Glückseligkeit, obwohl man die Bilder ändert, man bleibt in Glückseligkeit, Weisheit, indem man die Bilder richtig unterscheidet, Sichtweisen, Sichtweisen heißt Jen, Darshana, direkte Sehen, Sichtweisen heißt direkte Sehen, Jen heißt direkte Sehen, Darshana. Es gibt im Buddhismus, wird erklärt später in dem Text, es gibt Unterschied zwischen Darshana und Pragya, Weisheit. Weisheit ist das, was die Sachen zusammensetzt auf Grundlage von richtigen Verständnis, und Darshana ist das, was einzelne Sachen wahrheitsgemäß sieht. Das ist der Unterschied. Ist das auch im Sinne von Sichtweisen? Direkte Sehen von einzelnen Dingen, wie sie wirklich sind. Nicht zusammenfassen, sondern einzelne Dinge. Das ist erklärt später in dem Text auch. Ich weiß nicht. Also auf Sanskrit ist es Darshana, auf Chinesisch Tien, was heißt direkte Sehen, ohne dass man das zusammenfasst mit anderen Sachen. Das macht dann die Weisheit. Und die Weisheit kann nicht ohne direkten Sehen erscheinen. Direkte Sehen würde ich in Deutsch eher Einsichten. Ja, dann überlasse ich das euch. Denn ich bin kein Meister auf Deutsch, besonders wenn es schwierig ist, dann ich manchmal verliere die diese also direktes Sehen bedeutet nicht die Soheit zu sehen, sondern als Härte und oder die Kommission, ja, Wahrheit. Auch die höchste Wahrheit ist Darshana. Deswegen die Realisierung von höchster Realität heißt Darshana Marga. Erst muss man direkt sehen die höchste Realität, dann wird man zu allmählich zu Arahat oder zu Buddha. Deswegen, Vipassana hat zwei Seiten, weltliche Seite und überweltliche Seite. Die weltliche Seite bringt sie zu direkter Erfahrung von dem höchsten Objekt. Aber das ist noch nicht Ende. Dann muss man weitermachen, bis man getan hat, was zu tun ist. Und das heißt Bhavana Marga, der Weg von Entwicklung. Erst muss man direkt sehen und dann muss man den Weg von Entwicklung weiter studieren, bis man den Ideal erreicht hat. Also erst ist Vorbereitung und das geschieht auf weltlichen Objekten, die vergänglich sind. Das bringt dann direkte Sehen und direkte Sehen ist dann Anfang von wahre Kultivieren. Und wenn man wahre kultiviert, wird man Arahat oder Buddha. Solange man nicht direkt dieses Objekt von Befreiung erfahren hat, ist nur Vorbereitung. Wahre Kultivation kommt danach. Direkt zu sehen kann man sagen, es ist Sehen ohne Konzepte. Ohne Konzepte. Wenn man das geschafft hat, was bedeutet das? Diese Realität erscheint wie ein Traum, ist nicht mehr so wahr. Deswegen die Befleckungen des Geistes sind geschrumpft. Deswegen einer, der nicht höchste Realität gesehen hat im Buddhismus, heißt ein Putujana. Putu heißt breit. Er hat breite Anhaften, breite Ärger, breite Verblendung. Einer, der Objekt von Befreiung direkt erfahren hat, er heißt Arya, ein Edler. Weil seine Anhaftung, seine Ärger und Verblendung geschrumpft sind. Dann bitte geben Sie sich Mühe. Wenn es in Weg von Bodhisattva ist, dann dieses Direktobjekt heißt Soheit im Sinne von Arahat, dann heißt Nirvana. Aber Nirvana ist selbe. Diese Tradition unterscheidet, Madhyamika in der Tat unterscheidet nicht, diese Tradition unterscheidet. Weil es schildert den Prozess von Befreiung als Umwandlung von unterscheidendem Geist an Weisheit, transzendente Weisheit, transzendentale Weisheit. Und bei Arahat ist diese Umwandlung nicht komplett, weil er noch hat Tendenz zu denken an Realität von Dharma, von Skandhas, Ayatanas. Der Bodhisattva, wenn er Tathata realisieren hat, nicht mehr. Er sieht das nur als konventionelle Realität. Das ist der Unterschied. Aber das ist auch nur Erklärung. Weil sobald man an Erklärung haftet, dann diese Erklärung hat auch kann Kraft verlieren. Heißt das dann, dass Arahat und Bodhisattva auch über den Fluss gepaddelt sind, an andere Ufer, aber sie konnten noch nicht durchgehen? Sie können nicht das Tiefste kann nur der Buddha erfahren, weil er Dharmakaya ist, er ist eins mit Dharma. Arahat ist noch nicht eins mit Dharma, er hat seine Gewohnheiten, tschechische Arahat hat seine Knädel, vietnamesische seine Reis. er hat seine Zuneigungen und Abneigungen, aber die schaffen nicht mehr Karma. Aber die Gewohnheiten sind da. Deswegen, sein Geist hat noch, was heißt Vasana? Vasana heißt diese, wie übersetzt man Vasana, Michael? Perfumation, Sichi, Duft, aber auf Deutsch Duft, das ist Chinesisch. Das ist Chinesisch, aber das ist auch nicht genau Vasana. Vasana heißt diese Nachgeschmack vielleicht. Nachgeschmack von den, so wie wenn man ein Kleid gewaschen hat, noch bleibt dieser Nachgeschmack von der Seife, nicht wahr? Auf Englisch, die Übersetzung ist eine gute Übersetzung von dem Lateinischen, Perfumation, Perfumation of mind. Wie sagt man Perfumation? Durchdringen des Geistes durch Duft von Gewohnheiten. Diese Gewohnheiten dann können nicht mehr Karma erzeugen, aber dieser Duft ist da. So wie der Arahat Gavampati war früher eine Kuh, dann, obwohl er schon ein Arahat ist, er immer macht. Der Maud Galiana war früher ein Tänzer, dann wenn er hört Musik, so wackelt. Na gut, dann heute machen wir so viel. Dann Sie sehen, ist ganz einfach, es wird später erklärt, dann diesen dritten Abschnitt, wenn man Shamatha übt, dann man bleibt bei demselben mentalen Bild von dem Objekt. Wenn man Vipassana übt, sehr kurz gesagt, dann man analysiert die mentalen Objekte. Und indem man analysiert diese mentalen Objekte im Zustand von Entspannung und Klarheit, dann ist es wahre Vipassana. Sonst ist es nicht wirklich Vipassana, es ist nur Vorbereitung für Vipassana. Genauso, wenn man meditiert, so wie die meisten von uns, wenn man meditiert und noch nicht in Samadhi ist, das ist nicht Samadhi, sondern Vorbereitung für Samadhi. Ja? Nur wenn diese Klarheit und Entspannung da sind, dann entweder man analysiert die Bilder, dann geht man in Vipassana, oder man bleibt bei demselben Bild und dann ist man in Shamatha. Aber wenn man verstanden hat, dass alles, was da passiert, ist nur Geist, dann Shamatha wird Realisierung. In Yogacara Realisierung ist, alles ist Geist und Geist ist Soheit. Im Geiste alles ist egal. Alles ist gleichmäßig. Das ist wunderbare Sache des Geistes. Deswegen, wichtigste Meditation in Yogacara ist an Geist als Raum. Raum, so wie Geist, kann alles einnehmen, ohne diskriminieren. Und wenn diese Tasse kann ich brechen, aber Raum in der Tasse bricht nicht. Das ist wunderbar. Und obwohl das gibt den den Raum Grenzen, diese Grenzen sind nicht wahr, genauso mit dem Geist. Hm? Raum ohne Wände. Dann, wo gibt es Geist? Nur konventionell im Herz, im Westen, im Gehirn, aber im Orient, im Herz. Hm? Aber das ist nur konventionell Sache. In der Wahrheit, Geist hat keine Bleibe. Deswegen ist es Soheit. Hm? Und das ist zu verwirklichen. Bitte bemühen Sie sich. Hm? Ja, Michael, du hast gut gelaunt heute. Hm? Ich habe eine Frage über die Praxis, wenn dann feinere Aspekt der Atmung im ganzen Körper herauskommt, geht man dann damit um, weil es gibt dann ja unterschiedliche Stellen im Körper, die eine ist vielleicht heiß oder der andere schmerzt oder was, soll man davon wegbleiben und nicht, wie Patana würde man vielleicht dann das untersuchen, aber was macht man in Shamatha mit dieser Hitze an der Schulter? Wenn Shamatha vorhanden ist, diese Sachen sind im Hintergrund, die können nicht in den Vordergrund kommen. Deswegen ist Gleichmäßigkeit des Geistes. Sie alle gehen in den Hintergrund, weil der Geist absorbiert sich in das Meditationsobjekt und die bleiben im Hintergrund. Die gehören dann nicht zu Prana. Die gehören nicht zu? Wie können sie zu Windelement gehören? Aber Windelement ist überall. Es gibt keine Materie ohne Windelement. Windelement ist auch hier. Ich meine, zum Atmen in dem Sinne. Prana. Wie können sie zu Atmen gehören? Ja, weil Prana ist Energie und hat, also ist der Raumkomponente. Ja, aber dieses Windelement kann sich nicht trennen von Erdeelement und so. Der unterscheidende Geist trennt sie. Aber sie sind nicht getrennt. Erde und Wind und so weiter können nicht getrennt existieren. Die sind alle in derselben Materie untrennbar. Man kann nicht, was bewegt. Erde-Element bewegt sich. Wie kann das, was bewegt, getrennt sein von dem, was bewegt wird? Nur deine Schablone denken macht das. Ich habe das vielleicht schlecht ausgedrückt. Was ich meine ist, was ist dann das Objekt? Wenn Prana das Objekt ist, dann ist aber Hitze zum Beispiel im Körper nicht mehr das Objekt. Das ist Nebenobjekt. Aber die Hitze und Wind können sich nicht trennen. Die sind zusammen. Wenn du Wind erfährst, erfährst du auch Hitze. Aber indem du dich an Windelement konzentrierst, wird Windelement im Vordergrund, wenn du dich auf Hitze konzentrierst, wird Hitze zuordnen, im Vordergrund. Hm? Ist ja klar, aber die sind zusammen. Wenn du dich auf Härte konzentrierst, kommt Erde. Wir wollen uns auf Windelement konzentrieren. Ja, Windelement steht für Einatmen und Ausatmen, weil vorwiegend in Einatmen und Ausatmen ist Windelement. Aber die anderen Elemente sind auch da. Hm? Was ist das Problem? Dass ich nicht wusste, wie ich damit dann umgehen müsste. Zum Beispiel, wenn ich Du bleibst nur bei Prana. Hm? Aber das heißt nicht, dass du nicht wahrnimmst, die Hitze. Hm? Du bist der Leiter von dem Geist, nicht von dem Objekt, an was sich das, der Geist konzentriert, das geht in den Vordergrund. Ja, sicher. In der Tat, Sie werden sehen, es kommt später, alles, was wir erfahren, ist reflektives Bild. Auch deine Erfahrung von mir ist reflektives Bild. Aber dieses reflektives Bild wird sich ändern, Qualität wird sich ändern, je nachdem, ob der Geist konzentriert ist oder nicht. Oder ob er wahrheitsgemäß analysiert oder nicht. Konzentriert sich dann auf dieses reflektive Farben oder das Licht. Ja, natürlich. Alles ist reflektive Bild. Weil die äußere Realität ist nur äußere Aspekt von dem Geist. Das haben wir erklärt. Von welchem Geist? Von dem samsarischen Geist. Wenn du keine Namen zu den Sachen gibst und keine Schätzung, keine Worte, gibt es einen Unterschied zwischen mir und dich? Zwischen Subjekt und Objekt. Nur wenn ich denke, aha, das ist Jelena, aha, sie hat solche Kleider und solche Haare, solche Nase und so weiter, dann sehe ich getrennt. Ist das nicht so? Immer noch das Problem, wie vielleicht ein bisschen verwandt mit der Frage von Michael, wie mit diesen Farben zum Beispiel umgeht. Was muss ich machen? Einfach nur darauf konzentrieren in der Meditation? Welche Licht? Da muss man unterscheiden. Das ist natürlich schwierig. Welche Licht? In der Meditation dann einatmen, ausatmen. Wenn ein Licht kommt, das ist dann Zeichen von Prashrabdi. Hier kommt es. Das Voraussetzung für das Licht ist diese Klarheit und Entspannung und Leichtigkeit. Die kommen gleichzeitig. Dann, wenn es stabilisiert wird, man kann sich damit vereinigen. Dann ist Dhyana. Wenn man Mahayana-Meditation übt, man braucht nicht unbedingt durch die Stufen von Dhyana zu gehen. Dann man benutzt das an andere Meditationen. Aber diese Prashrabdi ist Voraussetzung für Meditation. In tantrischer Meditation, man bleibt bei diesem angrenzenden Sammlung. Auch in angrenzenden Sammlungen, dann man studiert die Meridianen und so weiter. Wenn man geht in Fixierung, dann sieht man es nicht. Weil man vereinigt sich mit dem Objekt. Aber in Fixierung zu gehen, ist sehr gut für Training, für Kraft des Geistes, kommt durch diese Fixierung. Zweite Jhana und so weiter. Dann, aber Fixierung ist auch Voraussetzung für übernatürliche Kräfte. In übernatürlichen Kräften, der Geist hat Kraft von Jhana, aber kann Objekt ändern. Aber in Jhana, der Geist ist fixiert. Er kann sich nicht bewegen. Aber in übernatürlichen Kräften. Der Geist hat Konzentration von Jhana und kann überall laufen. Durch das, dieser Geist hat dann Buddha angewendet, um diese bedingte Entstehung zu studieren. Sehen, wie wir Menschen durch Karma geboren sind und sterben, wie das frühere Leben. Und so hat er verstanden, bedingte Entstehung. Nicht nur in sich selbst, aber in allen Wesen, indem er alle Stufen des Weges getastet hat mit eigenem Körper. Das ist dann tolle Leistung. Ja, samsarische Geist hat Bleibe. Die Bleibe besteht in Atmen, Anhaften. Anhaften heißt Atmen im Buddhismus. Und Anhaften an was? An die 5 Aggregate, an 12 Sphären von Betrachtung, 18 Elemente. 22 Fakultäten, das hast du in Abhidharma Kosha gelernt. Ihr habt Abhidharma Kosha gelernt, ein bisschen. Kishalun. Nein, nicht lernen, aber Abhidharma selber Naja, dann wir haben verstanden, dieses Prinzip ist sehr klar, dann wenn man Shamatha übt, dann man bleibt bei demselben Bild, wenn man Vipassana übt, dann man ändert die Bilder und indem man sie immer in tiefere Weise forscht. Erst im Sinne von eigener Eigenschaft, dann von gemeinsamer Eigenschaft, dann im Sinne von heilsam, unheilsam, Zeit, Logik und so weiter. Das ist dann Mahayanisch, Vipassana im Sinne von Mahayana. Das kommt später. Indem man die Bilder ändert, dann übt man Vipassana. Wenn man zu Erleuchtung kommt, dann Shamatha wird bloße Bewusstsein und Vipassana wird Soheit. Aber das wird eine Weile dauern, bis es der Fall ist. Müssen Sie sich Mühe geben. Nicht nur sie, ich genauso. Diese Tendenz in uns, anhaften an den kleinen, unterscheidenden Geist, ist sehr, sehr tief. Je mehr man meditiert, desto klar wird man es sehen können. Und indem man es sieht, dann man lässt los. Und das ist die Reinigung. Wenn man es nicht sieht, wie wird man loslassen? Aber diese Tendenz, sich verlassen an diesen kleinen, unterscheidenden Geist, ist so, so tief, dass man es sich kaum vorstellen kann. Und erst wenn man Realisierung hat, dann diese

Sadhaya, Dhuru, Dhuru, Vijayante, Maha Vijayante, Dhara, Dhara, Dharendreshwara, Chala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshwara, Raga, Visham, Vinashaya, Dvesha, Visham, Vinashaya, Moha, Chala, Visham, Vinashaya, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, Hulu, Mala, Buru, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Budhaya, Budhaya, Maitreya, Nila Kanta Darshana Prahradaya, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha, Siddha, Yogeshwaraya, Swaha, Nila Kantaya, Swaha, Badmahastaya, Swaha, Chakrayuktaya, Swaha, Shankha Shuddhane Bodhanaya, Swaha, Vama, Disha, Stita, Krishna Jinaya, Swaha, Vyagra, Charma, Nivasanaya, Swaha, Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshwaraya, Om Siddhyantu Mantra Padhaya Swaha. Das ist sehr kraftvolle Dharani Mantra, wenn Sie das jeden Tag rezitieren und auswendig lernen, wird es von großem Nutzen. In China und Vietnam wird rezitiert jeden Tag. Und die meisten Laien wissen das alles auswendig. Ne? Und jetzt haben wir Herzsutra, erst rezitieren wir auf Sanskrit und dann auf Deutsch. Weil Sanskrit hat Vorteil, dass die haben alle diese technischen Worte, die sie für Studium von Buddhismus brauchen, viele sind schon da. Dann in Original, wenn man weiß, ist immer zum Vorteil, weil man auch wenn es gute Übersetzung ist, man kann es nicht wirklich die Bedeutung völlig erfassen. So wie Skandas wird übersetzt als Aggregate, aber Aggregat, obwohl es gute Übersetzung ist, es hat nicht genau dieselbe Breite von. Was bedeutet Skanda eigentlich? Schulter. Skanda heißt Schulter auf Sanskrit. Und Skanda heißt Masse. Schulter und Masse. Warum? In Orient trägt man Sachen auf Schulter. Und wir tragen unsere Existenz auf. Der Geist trägt die Existenz in Skanda. Das ist sehr schwer zu. Wie kann man übersetzen? Unmöglich. Diese Feinheiten der Sprache kann man nicht übersetzen. Genauso Ayatana, Dhatu. Was bedeutet Dhatu? Sie übersetzen Element vielleicht, aber Dhatu eigentlich hat die Bedeutung von Ichlosigkeit. Wenn man Dhatu sieht, man sieht Ichlosigkeit. Und Dhatu hat auch Verständnis von Nishprapancha. Über Dhatus kann man nicht diskutieren. Es ist das, das, das, das. Muss man direkt sehen. Aber in Deutsch, wie kann man das übersetzen? Sehr schwer. Okay, dann rezitieren wir. Oh.

Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben Pragya Paramita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb, dass Pragya Paramita das große Mantra ist, das strahlende Mantra ist, das unbetroffene Mantra, das höchste Mantra, das alles Leiden stillt. Dies ist die Wahrheit ohne Fehl. Deshalb spricht das Pragya Paramita Mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. So, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, um Lodrung-Meditation zu üben. Wir ziehen uns zurück nach Hause, bleiben mit konzentriertem Geist innerhalb des Körpers und atmen ein eine schwarze Wolke. Wenn wir konzentriert sind, wir können es klar sehen. Wir verstehen, dass der Geist hat Fähigkeit, die Farben zu erschaffen. Auf Grundlage von den Vasanas, von Imprägnation des Geistes, von den früheren Erfahrungen. Und er hat auch mit Ausatmen, wir wünschen alle Wesen Glückseligkeit ohne Unterschied. Und diese weise Folge, die wir schaffen, verbreitet sich in allen Welten. Und wir verstehen, dass obwohl dieser Geist hat die Fähigkeit, schwarze und weiße Farben zu schaffen, er ist nicht schwarz, er ist nicht weiß. Und so kehren wir zurück nach Hause, wo alles geschafft ist. Und wo alles lebt in Harmonie. Versuchen Sie auch nach der Anweisung, was wir haben von Anapanasati, auch achten an diese Zwischenatmung. In diesem Zwischenatmung auch bleibt die schwarze und weiße Farbe. So machen wir Punya Parinama, Übertragung Frühchen. Erst auf Deutsch, ich kann nicht die Formula, dann muss ich selbst improvisieren. Mögen alle gute Sachen, die wir heute getan haben, für Wohl von allen Wesen dienen. Om Tovo, jetzt auf Vietnamesisch. Eta vata cha me hi sambadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhiya. Eta vata cha me hi sambadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhiya. Eta vata cha me hi sambadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiram rakantu loka sasana. Aka satta chabumatha Deva, Naga, Mahitika, Punyantang Anumoditva, Chiramrakantu Desana, Aka, Satta, Chabumata, Deva, Naga, Mahitika, Punyantang Anumoditva, Chiramrakantu Tumampara, Sabi, Tio, Vivajantu, Sabarogo, Vinasatu, Mate, Bhavat, Tvantarayo, Sukhi, Dighayuko, Bhava, Bhavatu, Sabamangalam, Rakantu, Sabadevata, Sababuddha Anubhaven, Sabadhamma Anubhaven, Sabasanga Anubhaven, Sada, Suti, Bhavantu Te Devo Vasatu Kalen, Sasa Sampati Hotucha, Pito Bhavatu Lokocha, Raja Bhavatu Dhammiko, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Wie sagt man auf Vietnamesisch, gute Nacht, wieder vergessen? Chuk Mo. Chuk Mo. Mo. Es ist ähnlich wie Kantonesisch.